Erster Jahwe sprach zu Mose. Zweiter spricht zu den Israeliten. Ich bin Jahwe, euer Gott. Dritter macht nicht, was man in Ägypten macht. Ihr habt dort gewohnt. Macht auch nicht, was man in Kanaan macht. Ich bringe euch dorthin. Folgt nicht ihren Regeln. Vierter folgt meinen Gesetzen. Haltet meine Regeln ein. Ich bin Jahwe, euer Gott. Fünfter haltet meine Regeln und Gesetze. Wer sie befolgt, wird leben. Ich bin Jahwe. Sechster, niemand darf mit nahen Verwandten schlafen. Das ist verboten. Ich bin Jahwe. Siebter, du darfst nicht mit deinem Vater schlafen. Du darfst nicht mit deiner Mutter schlafen. Sie ist deine Mutter. Achter, du darfst nicht mit der Frau deines Vaters schlafen. Sie gehört deinem Vater. Neunter, du darfst nicht mit deiner Schwester schlafen. Sie ist die Tochter deines Vaters oder deiner Mutter. Egal, wo sie geboren ist. Zehnter, du darfst nicht mit der Tochter deines Sohnes schlafen. Du darfst nicht mit der Tochter deiner Tochter schlafen. Sie sind deine Familie. Elfter, du darfst nicht mit der Tochter der Frau deines Vaters schlafen. Dein Vater ist ihr Vater. Sie ist deine Schwester. Zwölfter, du darfst nicht mit der Schwester deines Vaters schlafen. Sie ist nahe mit deinem Vater verwandt. Dreizehnter, du darfst nicht mit der Schwester deiner Mutter schlafen. Sie ist nahe mit deiner Mutter verwandt. Vierzehnter, du darfst nicht mit der Frau des Bruders deines Vaters schlafen. Sie ist deine Tante. Fünfzehnter, du darfst nicht mit deiner Schwiegertochter schlafen. Sie ist die Frau deines Sohnes. Sechzehnter, du darfst nicht mit der Frau deines Bruders schlafen. Sie gehört deinem Bruder. Siebzehnter, du darfst nicht mit einer Frau und ihrer Tochter schlafen. Auch nicht mit der Tochter ihres Sohnes. Auch nicht mit der Tochter ihrer Tochter. Das ist sehr falsch. Sie sind nahe Verwandte. Achtzehnter, du darfst nicht zwei Schwestern heiraten. Das macht Streit. Du darfst nicht mit beiden schlafen, solange sie leben. Neunzehnter, du darfst nicht mit einer Frau schlafen, wenn sie ihre Tage hat. Zwanzigster, du darfst nicht mit der Frau deines Nachbarn schlafen. Das macht dich unrein. Einundzwanzigster, du sollst deine Kinder nicht dem Gott Melech opfern. Das entehrt den Namen deines Gottes. Ich bin Jahwe. 22. Du darfst nicht mit einem Mann schlafen, wie mit einer Frau. Das ist sehr schlimm. 23. Du darfst nicht mit einem Tier schlafen. Das macht dich unrein. Eine Frau soll auch nicht mit einem Tier schlafen. Das ist eine große Schande. 24. Macht euch nicht unrein durch diese Dinge. Die anderen Völker haben das getan. Ich vertreibe sie wegen dieser Taten. 25. Das Land wurde unrein. Ich habe sie dafür bestraft. Das Land hat seine Bewohner ausgespuckt. 26. Haltet meine Regeln und Gesetze ein. Macht keine dieser schlimmen Taten. Das gilt für alle, die im Land leben. Auch für Fremde. 27. Die früheren Bewohner des Landes haben diese Taten gemacht. Darum wurde das Land unrein. 28. Macht das Land nicht unrein. Sonst spuckt das Land euch aus. So wie es die früheren Völker ausgespuckt hat. 29. Wer diese schlimmen Taten macht, wird bestraft. Er wird aus seinem Volk entfernt. 30. Haltet meine Gebote. Macht nicht die schlimmen Dinge der früheren Völker. Sonst macht ihr euch unrein. Ich bin Jahwe, euer Gott.